Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Der Orient Express. Eine Legende rollt durch Europa. Ein Feature von Daniela Wakunik. Aus den Fenstern der Waggons strecken sich 40 Arme den 100 winkenden Händen auf der anderen Seite entgegen. Die Schlafwagenschaffner in ihren kastanienbraunen Uniformen bahnen sich mit Gepäckstücken auf den Schultern und Paketen in den Händen ihren Weg von einem Abteil zum anderen. Auf Zehenspitzen schlängeln sie sich an den Passagieren vorbei, die im engen Gang an den Fenstern stehen. Paris. 4. Oktober 1883, 7.30 Uhr abends. Die halbe Stadt ist zum Bahnhof Gare de Strasbourg gekommen, um Zeuge der offiziellen Jungfernfahrt eines ganz besonderen Zuges zu werden. Des Orient Express. Nur 40 Fahrgästen ist es vergönnt, in den Genuss dieser luxuriösen Fahrt zu kommen. Unter ihnen der Starreporter der damaligen Zeit, Journalistenfürst, Henri Opper de Blowitz. Eisenbahner schieben die Zuschauer zurück und trennen mit der Unbeugsamkeit des Schicksals die sich haltenden Hände. Taschentücher werden geschwenkt, Hüte zum Abschied gelüftet. In diesem Augenblick macht mir der Schaffner meines Wagens ein gebieterisches Zeichen. Ich steige auf die Plattform, die Türe schließt sich, die Pfeife ertönt und das herrliche Lärmen der Lokomotive überdeckt alle anderen Geräusche. Ein Hauch von Abenteuer und Exotik umgibt den Orient Express schon bei seiner Jungfernfahrt. In komfortablen Schlafwagen trägt der König der Züge die Reisenden vom Herzen Europas quer über den Kontinent, vorbei am wilden Balkan, bis nach Konstantinopel, dem Tor zum geheimnisvollen Orient. Natürlich umgibt den Orient Express auch ein gewaltiger Hauch von Luxus. In einer Zeit, da es in Zügen noch Abteile dritter und sogar vierter Klasse mit Holzpritschen und Stehplätzen für arme Leute gibt, wollen die Reichen und Mächtigen unter sich sein. Im Orient Express sind sie ungestört. Er ist ein Luxuszug. Hier ist alles erstklassig. Jeder, der in Europa Rang und Namen hat, fährt mit dem Orient Express. Könige und Millionäre, Staatsmänner und Generäle, Schriftsteller und Spione. Über ein Jahrhundert lang dampft der luxuriöse Zug durch ein sich wandelndes Europa. Mit ihm werden Ziele im Takt des Fahrplans erreichbar, zu denen sich zuvor höchstens einige abenteuerlustige Draufgänger vorwagten. Der Orient Express hat Geschichte geschrieben und Geschichte erlebt. Lustigerweise beginnt die eigene Geschichte des berühmtesten Zuges aller Zeiten nicht mit Rädern und Schienen, sondern mit einem ganz anderen Transportmittel, einem Schiff. George, da, schau, das muss New York sein. Ja. Gigantisch. Ja, ganz nett. Im Dezember 1867 schifft sich der 22-jährige Belgier George Nagelmakers mit zwei Freunden nach Amerika ein. Seine Eltern haben ihn auf diese Reise geschickt, damit er über eine unglückliche Liebesgeschichte hinwegkommt. Außerdem soll der junge Mann aus gehobenen Kreisen in Übersee neue Erfahrungen sammeln und seine Ausbildung zum Ingenieur abschließen. Den Liebeskummer hat Nagelmakers bald vergessen. Er ist fasziniert vom riesigen Amerika und versucht, so viel wie möglich von dem Land zu sehen. Für seine Reisen nutzt er das modernste Transportmittel seiner Zeit, die Eisenbahn. Eisenbahnen gibt es damals gerade erst einmal seit einem guten halben Jahrhundert. Die ersten Dampfloks fahren zwar nur um die 50 Stundenkilometer, aber für das 19. Jahrhundert ist diese Geschwindigkeit unvorstellbar hoch. Zu dieser Zeit sind die üblichen Verkehrsmittel Pferd und Kutsche. Weil die Eisenbahn so schnell und so praktisch ist, entwickelt sich innerhalb weniger Jahrzehnte in Europa und Nordamerika ein immer dichter werdendes Schienennetz. All als Nagelmarkers Nordamerika kurz nach dem Bürgerkrieg besucht, hat die Eisenbahn dort gerade ihre absolute Hochzeit. Endlich soll der wilde Westen Amerikas nicht mehr nur durch gefährliche Wagentrecks erreichbar sein, sondern über sichere Bahnschienen. Quer durch Nordamerika entstehen so Monat um Monat neue Bahnlinien. Obwohl die Verbindung zwischen den großen Metropolen Amerikas durch die Eisenbahn nun viel schneller geworden ist, liegen doch tausende Kilometer zwischen diesen Städten. Bis man sein Ziel erreicht hat, dauert es selbst mit der Bahn manchmal einige Tage und einige Nächte. Was gibt es für eine so lange Strecke Besseres als einen Schlafwagen? Hey, schau dir das an. Die haben ja wirklich an alles gedacht. Ach, Charles, gib endlich Ruhe. Ich bin müde. Ja, aber guck doch mal. Hier gibt's sogar ein kleines Schränkchen, wo man ganz einfach... Halt endlich die Klappe und schlaf. Als George Nagelmackers und seine Freunde 1868 zum ersten Mal einen amerikanischen Schlafwagen benutzen, sind diese Waggons in Amerika ein alter Hut. Schon seit den 1830er Jahren gibt es hier auf den Schienen rollende Schlafsäge mit übereinanderliegenden Betten, jeweils durch einen Vorhang abgetrennt. Aber natürlich reist der vermögende junge Nagelmackers mit seinen Freunden gern etwas komfortabler. 4 Jahre vor Nagelmarkers Reise hat der amerikanische Erfinder George Mortimer Pullman seinen Schlafwagen Pioneer zum Patent angemeldet. Ein neuer, luxuriöser Schlafwagentyp, dessen Komfort in etwa einer Luxuskabine auf Überseeschiffen entspricht. Nagelmarkers ist auf Anhieb begeistert. In Europa sind Schlafwagen bisher vollkommen unbekannt. Die Wege, die dort zurückzulegen sind, sind wesentlich kürzer als in Amerika. Und so ist bisher niemand auf die Idee gekommen, in Europa einen Schlafwagen auf die Schienen zu bringen. Als der junge Ingenieur 1 Jahr später nach Belgien zurückkehrt, hat er einen verwegenen Plan im Gepäck. Luxus-Schlafwagen sollen bald auch in Europa rollen. Und er will dafür sorgen. Eigentlich eine tolle Idee. Aber leider ist das gar nicht so einfach. Amerika ist ein riesiges Land. Europa dagegen ein Flickenteppich aus vielen kleinen Staaten. Schon nach wenigen Stunden Zugfahrt kommt man immer an irgendeine Landesgrenze, egal in welche Richtung man fährt. Weil die Länder Europas damals noch nicht zusammenarbeiten, bedeutet das Pass- und Zollkontrollen an jeder Grenze. Nicht gerade die beste Voraussetzung für ungestörte Nachtruhe in einem Schlafwagen. Außerdem hat jedes europäische Land seine eigene Eisenbahngesellschaft mit ihren eigenen Regeln und Bestimmungen. Manchmal unterscheiden sich in den einzelnen Ländern sogar die Formen der Schienen und ihre Spurweite, sodass ein Zug, der in einem Land fahren kann, die Schienen eines Nachbarlandes eventuell nicht benutzen kann. In den unterschiedlichen Ländern gibt es auch unterschiedliche Währungen. Um eine Anschlussfahrkarte zu lösen, muss man erst Geld in die jeweilige Landeswährung umtauschen. Und nicht nur das. Auch über die Uhrzeit ist man sich uneinig. In jedem Land der Welt ticken die Uhren damals anders. Nicht gerade die beste Voraussetzung für einen internationalen Zugfahrplan. Manchmal kann man sich sogar nicht einmal innerhalb eines Landes auf eine gültige Zeit einigen. Im Deutschen Reich zum Beispiel gilt für Preußen die sogenannte Berliner Zeit, für Bayern die Münchner Ortszeit. Zwischen beiden gibt es einen Unterschied von 7 Minuten. Von einem einheitlichen europäischen Standard ist man also noch bei sehr, sehr vielen Dingen meilenweit entfernt. Welche Welten seiner Zeit zwischen den Ländern Europas liegen, erlebt Nagelmackers 2 Jahre nach seiner Rückkehr recht anschaulich. In Europa bricht Krieg aus. Der Deutsch-Französische Krieg 1870-71. Aber der junge Ingenieur lässt sich nicht kleinkriegen. Kaum ist der Krieg vorbei, verfolgt er weiter sein Ziel. Er verhandelt mit den Eisenbahngesellschaften verschiedener Länder und baut mit dem Familienvermögen seine ersten eigenen Schlafwagen. 1873 kommen sie auf den Strecken Ostende Köln, Ostende Berlin, Paris-Berlin und Paris-Wien zum Einsatz. Noch werden seine Schlafwagen bloß an reguläre Züge angekoppelt Und noch sind die Strecken, die sie fahren, relativ kurz. Aber Nagelmarkers will mehr. Er will einen eigenen Schlafwagenzug, der nur aus Luxuswaggons besteht. Einen Zug, der quer durch Europa fährt, von einem Ende zum anderen. Vom Atlantik im Westen bis zur Meerenge des Bosporus im Osten, an der Europa endet und der Orient beginnt. 1876 gründet Nagelmarkers die Internationale Schlafwagengesellschaft, um seine Pläne zu verwirklichen. Auf Französisch heißt sie Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ein Name, der später alle Waggons des berühmten Orient Express zieren wird. Die Gesellschaft genießt Unterstützung bis in höchste Kreise. Einer ihrer Aktionäre ist der König von Belgien, Leopold II. Leopold ist von Nagelmarkers Idee begeistert. Eine reguläre Verbindung in den Orient eröffnet für die westlichen Länder Europas ganz neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Waren können so schnell hin und her transportiert werden. Außerdem ist der König ein großer Fan von Konstantinopel. Die märchenhafte Metropole am Bosporus ist die Hauptstadt des Osmanischen Reichs und sie umweht der Glanz der wundersamen Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. Später einmal wird diese Stadt Istanbul heißen und das Osmanische Reich Türkei. Bei einem so bedeutenden Fürsprecher wie einem König ist es kein Wunder, dass George Nagelmarkers Vorhaben von Erfolg gekrönt ist. Nach zähen Verhandlungen mit der französischen Ostbahngesellschaft, den Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen, den großherzoglich-badischen Staatseisenbahnen, den königlich-württembergischen Staatseisenbahnen, den königlich-bayerischen Staatseisenbahnen, den kaiserlich-königlichen österreichischen Staatsbahnen, der österreichisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschaft und der königlichen Eisenbahngesellschaft Rumäniens beginnt am 5. Juni 1883 der Probebetrieb des Orient Express. Nagelmarkers Gesellschaft verfügt lediglich über luxuriöse Schlaf- und Speisewagen. Die Lokomotiven und das Schienennetz müssen von den Eisenbahngesellschaften gestellt werden. Als der Wechsel der Lokomotive an jeder Landesgrenze und das Einhalten des Fahrplans funktionieren, wagt Nagelmarkers den nächsten Schritt. 4 Monate nach Beginn des Probebetriebs findet die offizielle Jungfernfahrt des Luxuszuges statt. Von Paris nach Konstantinopel. Der Restaurantwagen ist ein wahrer Festsaal. Die Innenwände sind bespannt mit Gobelins aus Cordoba-Leder und Samt aus Genua. Der ganze Zug wird mit Gas erleuchtet und ist bereits für elektrische Beleuchtung vorbereitet. Ein neuartiges Heizsystem sorgt für Wärme und die Wagen sind so gut gefedert, dass man sogar auf den schlechten Strecken in Deutschland kaum Erschütterungen spürt. In diesem äußerst luxuriösen Restaurantwagen gibt es einen Speisesalon, ein Rauchsalon mit Bibliothek, ein Boudoir für die Damen, ein Dienstabteil und eine Küche, in der ein erstklassiger Koch für das leibliche Wohl der Fahrgäste sorgt. Die schmackhaften Menüs variieren je nach Land, durch das wir gerade fahren. Stör aus der Donau, frischer Kaviar aus Rumänien oder türkischer Pilaf, wozu stets die besten deutschen, ungarischen und rumänischen Weine kredenzt werden. Der Restaurantwagen ist das Herzstück des Orient Express. Hier findet das gesellschaftliche Leben an Bord des Zuges statt. Und ebenso wie bei der Küche wird auch bei der Musik großer Wert auf lokale Spezialitäten gelegt. Ehe wir Czegedin in Ungarn verließen, kam Onno di Kania mit seinen Musikern in den Salon. Kania platzierte sich mit seiner Geige in der Hand in der Mitte seiner kleinen Truppe. Dann begann eine einzigartige Vorstellung, eine Vorstellung, wie sie nur diese wilden ungarischen Zauberer zu bieten vermögen, die ihre Instrumente zum Leben erwecken können. Während der Klang alter Weisen die Reisenden verzaubert, zieht an den Fenstern des Orient Express die ungarische Tiefebene mit ihrer unendlichen Weite vorüber. Auch was die Landschaften betrifft, können sich die Gäste des Luxuszuges nicht über mangelnde Abwechslung beklagen. Nach seinem Start am Pariser Ostbahnhof hat der Zug im Deutschen Reich bei Straßburg den Rhein überquert. Hinter München ein kurzer Blick auf die nicht weit entfernten majestätischen Alpen. Dann führt die Fahrt ins riesige Reich von Kaiserin Sissi, der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie, vorbei an Wien und Budapest. Am Ende der ungarischen Tiefebene nähert sich schließlich die rumänische Grenze. Dort lauert im Süden der wilde Balkan und im Norden der düstere Gebirgszug der Karpaten. Das Reich des legendären Grafen Dracula. So viel Abwechslung macht müde. Aber genau dafür wurde der Orient-Express ja schließlich geschaffen. Neben dem Restaurantwagen führt der Zug zwei Schlafwagen mit sich, die insgesamt 40 Reisenden Platz bieten. Am Tag sehen die Schlafabteile mit ihren komfortabel gepolsterten Sitzbänken fast aus wie normale Abteile. Am Abend werden sie vom Schaffner zu Schlafabteilen umgebaut. Das Gepäck wird in einem eigenen Waggon transportiert, dem Gepäckwagen. Das heißt, eigentlich gibt es zwei Gepäckwagen. In einem ist das Reisegepäck der Fahrgäste verstaut, im anderen befinden sich Vorratsschränke, Eisschränke sowie ein paar spartanische Schlafmöglichkeiten für das Personal. Diese explosive Zusammenstellung von nur 5 Waggons wird über viele Jahre die typische Wagenkombination des Orient Express bleiben. Um auch an den Grenzen für die ungestörte Nachtruhe der Fahrgäste zu sorgen, hat man eine Lösung gefunden. Der Schaffner zeigt den Grenzbeamten die Pässe der Reisenden vor und steht für eventuelle Zollkontrollen des Gepäcks zur Verfügung. Überhaupt ist das Personal bemüht, jedem der Luxusreisenden die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten. Eine Reise im Orient-Express soll nicht den geringsten Wunsch offen lassen. Die neuen Wagen, die wir einweihen, sind geräumig und bequem. Man kann sich darin nach Belieben ausstrecken, selbst wenn man viel beleibter ist als ich. Der gedämpfte Ton der Räder hinter den geschlossenen Türen und den zugezogenen Vorhängen dringt wie ein ungewisser, monotoner Rhythmus leise an das Ohr des Schlafenden und wird ihm zum Wiegenlied. Bevor wir ganz entschlummern, hat die diskrete Hand des Schaffners leise die Tür geöffnet und das Licht der Gaslampe gelöscht. Das Abteil rollt, in transparente Dämmerung gehüllt durch die Nacht, und nur der Pfiff der Lokomotive unterbricht ab und an die Ruhe. Nach einer Fahrt von rund 80 Stunden, 3 Tage und 3 Nächte, erwartet die Fahrgäste eine andere Welt. Gut 3000 Kilometer von Paris entfernt sind sie am märchenhaften Ziel ihrer Reise angekommen. Konstantinopel. Es war, als wäre der Vorhang eines Theaters aufgegangen. So präsentierte sich uns der Anblick dieser Stadt. Über dem Bosporus konnte man in einem feinen Nebel die Altstadt erkennen. Mit seinen durchsichtigen Schleiern umgab er die Minarette der Moscheen, die wie riesige Kerzen wirkten. Die kleinen Häuser mit geschlossenen Fensterläden, gestrichen in einem einheitlichen Gelb und Rosa-Grau, wirkten zunächst fremdartig und unscheinbar auf uns. Aber je weiter wir fuhren, desto spektakulärer wurde es. Vor uns erhoben sich die Marmorpaläste von Bela Bey und Cheragan, die Moschee des Sultan Selim und schließlich die Hagia Sophia mit ihrer gewaltigen Kuppel. Die Schönheit des Anblicks vor unseren Augen übertraf alles, was man sich je erträumen konnte. Wer diese Schönheit selbst erleben möchte, muss nur dieselbe Reise unternehmen wie ich. Dank des Orient-Express ist dies heutzutage ja sehr leicht geworden. Streng genommen ist es während der Jungfernfahrt des Orient-Express im Jahr 1883 noch nicht wirklich ganz so leicht, das Reiseziel zu erreichen. Die Strecke des Zuges endet in den ersten Jahren weit vor Konstantinopel, kurz hinter Bukarest in Giurgiu an der rumänisch-bulgarischen Grenze. Hier müssen die Reisenden aussteigen, mit einem Dampfschiff die Donau überqueren, per Zug weiterfahren in die bulgarische Hafenstadt Varna und schließlich mit dem Schiff über das Schwarze Meer die letzten 100 Kilometer nach Konstantinopel zurücklegen. Erst 5 Jahre später rollt der Zug ab Budapest auf direktem Weg durch Serbien und Bulgarien über den Balkan zum Bosporus. Georges Nagelmackers Orient-Express ist ein durchschlagender Erfolg. Von der Presse wird er zum König der Züge gekrönt. Und er fährt jetzt regelmäßig. 2-mal pro Woche vom Pariser Ostbahnhof startet die Fahrt Richtung Konstantinopel. Jeden Dienstag und Freitag, pünktlich um 7:30 Uhr abends. Nagelmackers kann sich vor Reservierungen kaum retten. Jeder, der in Europa etwas auf sich hält und das nötige Kleingeld hat, fährt mit dem Orient-Express. Nie zuvor war die fremde Welt des Orients in so erreichbarer Nähe. Und nie zuvor war Bahnfahren mit einem solchen Gefühl von Exotik und Abenteuer verbunden. Ein Gefühl, das manchmal allerdings auch ziemlich real werden kann. Mai 1891. Nur 96 Kilometer vor Konstantinopel erleben die Fahrgäste des Orient-Express ein echtes Wildwest-Abenteuer. Eine Gruppe von Banditen hat das Gleis unterbrochen und den Zug so zum Stehen gebracht. Bis an die Zähne bewaffnet mit Messern und Pistolen, stürmt die Bande den Zug. Meine sehr erlauchten Herrschaften, ich darf Sie bitten, uns Ihre Wertsachen auszuhändigen. Und zwar Sam. Wenn Sie tun, was ich Ihnen sage, wird Ihnen nichts geschehen. Nicht umsonst bezeichnet man die Halbinsel, die Südosteuropa mit dem Orient verbindet, danke, als den wilden Balkan. Danke. In den Augen der Westeuropäer ist dieser Landstrich vollkommen unzivilisiert. Das Gebiet ist riesig und es leben nur wenige Menschen hier. Ein Traum für jeden Verbrecher, denn hier wird ihn kein Polizist jemals finden. Im Gegensatz zu den ruppigen Banditen im wilden Westen Amerikas haben die Eisenbahnräuber Europas selbst auf dem wilden Balkan wesentlich mehr Stil. Sie wissen, was sich bei den Reisenden eines Luxuszuges gehört. Der Anführer der Bande, Athanasos, ist sogar so galant, den Damen ihre Eheringe zu lassen. Oh nein, bitte nicht das. Nicht doch, Madame. Ihren Trauring dürfen Sie selbstverständlich behalten. Nicht auszudenken, was Ihr Gatte sagen würde, wenn dieses Schmuckstück plötzlich verschwunden wäre. Weniger galant ist Athanasos zu den anwesenden Herren. Er nimmt einige Geschäftsleute, Bankiers und Botschafter als Geiseln und erpresst hohe Lösegelder. Dieser Überfall auf den Orient-Express wird legendär. Nach dem Raub verschwinden Athanasos und seine Bande spurlos. Weder er noch das Geld, das er erbeutet hat, werden jemals gefunden. Aber auch dieses Wild-West-Erlebnis ändert nichts an der Begeisterung für den Orient-Express. Im Gegenteil, es macht die Reise noch spannender. Die Frage, ob der mysteriöse, galante Bandit wohl noch einmal auftauchen wird, sorgt für ein angenehmes Gruseln unter den Fahrgästen. Außer dem angenehmen Gruseln gibt es natürlich noch andere Gründe für eine Reservierung im Orient-Express. Wo sonst kann man als Dame der Gesellschaft oder als reicher Geschäftsmann schon den politischen Größen Europas 3 Tage und 3 Nächte lang so nah sein? Vielleicht begegnet man im Speisewagen sogar einem König oder einer Kaiserin oder vielleicht sogar einem leibhaftigen Sultan. Der König der Züge ist nämlich auch ein Zug der Könige. Regelmäßig nutzen die Monarchen Europas den berühmten Luxuszug. Manchmal lassen sie sogar ihren eigenen königlichen Waggon ankuppeln. Ein König hat es ganz besonders auf den Orient-Express abgesehen. Nicht so schnell, Majestät! Nicht so schnell? Noch schneller! Aber Majestät, der Zug wird entgleisen! Unsinn! Der bulgarische König Ferdinand I. ist ein Eisenbahnnarr. Warum lässt er es sich nicht nehmen, den Orient-Express selbst zu steuern, wenn er durch sein Land fährt? Leider hat er nicht nur eine ausgeprägte Leidenschaft für Lokomotiven, sondern auch für halsbrecherische Geschwindigkeiten. Sehr zum Entsetzen der Fahrgäste, die sich mit bitterbösen Beschwerdebriefen an die internationale Schlafwagengesellschaft wenden. dieser Monarch ist ein Skandal. Die Kompanie International muss auf der Stelle einschreiten. Man ist ja seines Lebens nicht mehr sicher, wenn dieser Mann den Zug steuert. Monsieur, ich protestiere aufs Schärfste und verlange, dass Sie sofort etwas unternehmen. Es folgt ein umfangreicher Briefwechsel zwischen dem bulgarischen Königshaus, Nagelmackers Schlafwagengesellschaft und Politikern aus ganz Europa. Aber erst nach vielen Jahren zäher Diplomatie erklärt sich König Ferdinand endlich bereit, den Orient Express nicht mehr selbst zu fahren. Zum Glück lassen sich die Reisenden aber auch durch einen wild gewordenen König nicht von der Fahrt im Orient Express abhalten. Georges Nagelmackers Luxusschlafwagen sind so beliebt, dass der Belgier in Europa ein ganzes Zug-Imperium aufbauen kann. Seine Gesellschaft erweitert ihren Namen und nennt sich nun Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, Internationale Gesellschaft für Schlafwagen und große europäische Expresszüge. Die Luxuszüge der Gesellschaft verbinden immer mehr Orte Europas miteinander. Es gibt zum Beispiel den Nordexpress, der zwischen Ostende an der Nordseeküste und St. Petersburg in Russland fährt. Oder den Südexpress von Paris nach Lissabon. Nach und nach werden immer mehr europäische Metropolen an Nagelmackers Netz von Express-Luxusbahnlinien angeschlossen. Da sich mit luxuriösem Schlaf anscheinend sehr viel Geld verdienen lässt, weitet Nagelmackers sein Geschäft noch weiter aus. Nicht nur in den Zügen sollen seine Gäste luxuriös schlafen, sondern auch dort, wo sie ein- und aussteigen. Und so lässt der Belgier eine Reihe von Luxushotels entlang seines Zugnetzes errichten. Das bekannteste unter ihnen steht in Konstantinopel, das Pera Palace. Für Reisende des Orient Express ist ein Aufenthalt in diesem Hotel fast selbstverständlich. Bei allen Luxushotels und luxuriösen Expresszuglinien, das Herz der internationalen Schlafwagengesellschaft bleibt stets der Orient Express. Der König der Züge, mit dem Nagelmackers in Europa die große Zeit der Luxuszüge eingeleitet hatte. In einem Zug, in dem Könige, reiche Geschäftsleute und die höchsten Repräsentanten aller europäischen Länder reisen, ist auch eine andere Berufsgruppe nicht weit. Spione. Vielleicht lässt sich im Speisesalon ein wichtiges Gespräch belauschen. Oder in einem der Abteile ein bedeutendes Schreiben stehlen. Oder im Gepäckwagen ein feindlicher Spion beim Schnüffeln erwischen. Nachdem die europäischen Diplomaten den Orient Express dank seiner schnellen Verbindung zwischen Westeuropa und dem Orient für sich entdeckt haben, blüht die Spionage an Bord des Zuges. Geheime Depeschen reisen im Eiltempo von Ost nach West und von West nach Ost, streng bewacht von Beamten, Botschaftern und Offizieren, die das höchste Vertrauen ihrer Vaterländer genießen. Gelegentlich werden besonders wichtige Informationen auch auf sehr kreative Weise geschmuggelt. Zum Beispiel in den vermeintlich harmlosen Zeichnungen eines passionierten Schmetterlingsjägers, dessen Skizzen von Insektenflügeln unter der Lupe betrachtet eine erstaunliche Ähnlichkeit mit militärischen Einrichtungen haben. Trotz aller Tarnung und aller Bewachung gelingt es den Spionen an Bord des Orient Express immer wieder in den Besitz von streng geheimen Informationen zu gelangen. Und ebenso den Spioninnen. Denn Spionage ist, damals wie heute, keineswegs nur ein Männergeschäft. Auch die berühmteste Spionin der damaligen Zeit reist oft und gern mit dem Orient Express. Martha Hari. Ich muss mich leider verabschieden, Madame. Ich bitte Sie, Monsieur. Wollen Sie mir nicht doch noch ein klein wenig Gesellschaft leisten? Wo wir uns doch gerade so gut verstehen. Ich kann das Abteil nicht länger unbewacht lassen. Nun ja, wenn das so ist, könnte ich Sie ja vielleicht in Ihr Abteil begleiten. Aber, Madame... Die niederländische Tänzerin Martha Hari ist für ihre Verführungskünste berüchtigt. Sie unterhält zahlreiche Affären mit dem Geheimdienstchef des Deutschen Reichs, ebenso wie mit dem französischen Kriegsminister. Durch die Affären mit hochrangigen Persönlichkeiten verschiedener Länder hat sie Zugang zu allen Informationen, die das Herz einer Spionin höher schlagen lassen. Ihre Affären sind es allerdings auch, die sie den Kopf kosten werden. Sie hat so viele davon, dass keiner mehr weiß, für wen sie denn eigentlich nun spioniert. Mata Hari wird 1917 von der französischen Justiz als Doppelspionin verurteilt und erschossen. Überhaupt wird in Europa seit 1914 viel geschossen. Die rege Spionagetätigkeit ist ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Länder Europas gegenseitig misstrauen und ständig versuchen, einander zu übertrumpfen. Eine Haltung, die 1914 letztlich zum Ersten Weltkrieg führt. Nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand hat Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt, unterstützt vom Deutschen Reich. Zusammen mit Bulgarien und dem Osmanischen Reich bilden sie die sogenannten Mittelmächte. Die übrigen Länder Europas sehen die Dinge anders und schlagen sich auf die Seite Serbiens. Dieser Krieg ist eine der größten Katastrophen, die Europa bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hat. Und es ist der erste Krieg, in dem Staaten der ganzen Welt gegeneinander kämpfen. Da die europäischen Nationen überall auf dem Globus Kolonien haben und inzwischen auch viele Länder durch Handelsbeziehungen miteinander verbunden sind, wird dieser europäische Krieg zu einem Weltkrieg. Natürlich geht der Erste Weltkrieg auch am Orient Express nicht spurlos vorüber. Der Betrieb wird eingestellt. Auf dem Balkan toben die Kämpfe zu heftig, um eine Weiterfahrt riskieren zu können. Außerdem gehören die verschiedenen Länder, die der Zug durchqueren müsste, nun gegnerischen Kriegsparteien an. Und Nagelmackers Schlafwagengesellschaft muss noch mehr Schläge einstecken. Das Deutsche Reich klaut der Compagnie Internationale kurzerhand alle Züge, die sich bei Kriegsbeginn auf seinem Gebiet befinden. Außerdem gründet man eine eigene Schlafwagengesellschaft, die Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen-Aktiengesellschaft, kurz Mitropa. Mit den gemopsten Waggons betreibt das Deutsche Reich nun seine eigene Luxuszuglinie. Allerdings nicht mit besonders großem Erfolg. 4 Jahre dauert dieser Krieg, der weltweit rund 17 Millionen Menschen das Leben kostet. Dann ist er endlich vorbei. Die Mittelmächte unter Führung des Deutschen Reichs kapitulieren. Unterzeichnet wird der Waffenstillstandsvertrag im französischen Compiègne am 11. November 1918. Und zwar nirgendwo anders als im Zug der Züge, im Orient Express. Waggon Nummer 2419. Ein Speisewagen. Das Ende des Kriegs geht mit einer umfassenden Neuordnung der Welt und vor allem Europas einher. Aus dem Zarenreich Russland ist die russische Sowjetrepublik geworden. Auf dem Balkan hat sich der neue Staat Jugoslawien gegründet. Und das Kaiserreich Österreich-Ungarn ist in viele kleinere Länder zerfallen. Trotz der vielen Umwälzungen, die der Erste Weltkrieg hervorgerufen hat, kehrt Europa langsam wieder zur Normalität zurück. Auch der Orient-Express nimmt 1919 wieder seinen Betrieb auf. Allerdings mit geänderter Streckenführung. Paris, 26. März. Der Betrieb von durchgängigen Zügen zwischen Paris und dem Orient wird ab dem 15. April schrittweise wieder aufgenommen. Die Internationale Kommission für Häfen, Wasserwege und Eisenbahnen hat die europäischen Verkehrswege neu geregelt. Die Verbindung zwischen England, Frankreich und Italien ist nun gewährleistet und bietet eine sichere Eisenbahnstrecke in den Orient unter Umgehung der Territorien der Mittelmächte. Frankreich und die meisten anderen Länder Europas sind nach diesem Krieg auf ihre Gegner Deutschland und Österreich gar nicht gut zu sprechen. Sie haben sich für die verhassten germanischen Länder einige Strafen ausgedacht. Eine dieser Strafen ist, dass der Orient-Express nun nicht mehr durch deutsches und österreichisches Territorium führt. Die ehemaligen Mittelmächte sollen so von Handel und Politik mit dem Balkan und dem Orient abgeschnitten werden. Der neue Orient-Express rollt nun von Paris über Lausanne, Mailand und Venedig, also über die Schweiz und Norditalien, Richtung Balkan. Auf dem Balkan verzweigt sich seine Strecke. Fahrten über Bukarest bis zum Schwarzen Meer sind ebenso möglich wie Fahrten nach Athen oder wie in alten Zeiten nach Konstantinopel. Einige Stunden bevor der Zug den Balkan erreicht, passiert er auf seiner neuen Strecke den Simplon-Tunnel, der die Schweiz mit Italien verbindet. Der Tunnel unterhalb des Simplon-Bergmassivs ist zu dieser Zeit mit knapp 20 Kilometern der längste Gebirgstunnel der Erde. Von ihm erhält der Zug seinen neuen Namen. Von nun an heißt er Orient-Express Simplon-Orient-Express. Aber nicht nur der Krieg, auch die rasanten Neuerungen der Technik haben Auswirkungen auf den inzwischen traditionsreichen Zug. Bisher bestehen die Eisenbahnwaggons der europäischen Expresszüge noch aus einem Metallrahmen mit hölzernem Wagenaufbau. Schon von Weitem sind die Wagen der Internationalen Schlafwagengesellschaft an ihrer Verkleidung aus edlem schwarzen Teakholz zu erkennen. Auf jedem Waggon prangt in stolzen goldenen Lettern der volle Name der Compagnie Internationale, ebenso wie das goldene Emblem der Gesellschaft. Zwei Löwen, die die verschnörkelten Buchstaben WL in ihrer Mitte halten. WL für Wagon-Lit, Schlafwagen. Dieses typische Bild des Orient Express ändert sich Anfang der 20er Jahre. Von nun an kommen dunkelblaue Ganzmetallwagen zum Einsatz. Sie sind viel sicherer und moderner ausgestattet als ihre Teakholz-Vorgänger. In der Anfangszeit des Orient Express hatte es nur 2- und 4-Bettabteile gegeben. In den neuen Waggons gibt es nun auch Einbettabteile, die auf Wunsch paarweise miteinander verbunden werden können. Außerdem hat jetzt jedes Abteil eine eigene Waschgelegenheit. Bei der Jungfernfahrt 40 Jahre zuvor kamen auf 40 Reisegäste gerade mal 4 Waschräume. Selbstverständlich prangen auch an den neuen Metallwagen die goldenen Buchstaben und das Emblem der Schlafwagengesellschaft. Und selbstverständlich lässt auch in den neuen Waggons die luxuriöse Innenausstattung nichts zu wünschen übrig. Die Decken mit Papierstuck ausgekleidet und an den Wänden Vertäfelungen aus Mahagoni, kunstvoll mit verschiedenen Intarsienarbeiten geschmückt. Die Waggons der 20er Jahre sind die prächtigsten Wagen, die die Compagnie Internationale jemals in Betrieb nimmt. Aber auch der Luxus der neuen Waggons des Orient Express kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Welt nach dem Krieg verändert hat. Der Glanz des 19. Jahrhunderts und die Leichtigkeit der Jahrhundertwende sind im Grauen des Krieges irgendwie verschwunden. Natürlich gibt es immer noch Könige und Fürsten, Luxus und Reichtum, aber irgendetwas ist anders geworden. Der Erste Weltkrieg war ein schwerer Schlag für den Orient Express. Die Angestellten im Zug waren nun jünger und weniger respektvoll. Die russischen Großfürsten und österreichischen Erzherzöge waren verschwunden. Es gab jetzt levantinische Kaufleute und griechische Reeder, die man hinter ihrem Rücken als Neureiche beschimpfte, Spekulanten und Rauschgiftschmuggler, Operettentenöre und Damen der Halbwelt. Aber nicht nur neureiche Schmuggler und Figuren der Halbwelt nutzen jetzt den Orient Express für ihre Reisen. Auf einmal wird der Luxuszug auch von einer ganz neuartigen Spezies von Menschen bevölkert. Touristen. Früher war es für die meisten Menschen völlig normal, das ganze Leben in einer einzigen Ortschaft zu verbringen. Vielleicht mal ein Ausflug in den Nachbarort oder an die See. Damit hatte es sich aber auch schon. Nun locken die immer besser werdenden Verkehrsverbindungen die Menschen jedoch in weiter entfernte Regionen. Sogar das früher vollkommen Unerreichbare ist nun erreichbar geworden. Die reiche Oberschicht hatte im 19. Jahrhundert mit dem Reisen begonnen. Aber nun breitet sich das Reisefieber langsam auch in weniger gut betuchten Gesellschaftsschichten aus. Als der Archäologe Howard Carter 1922 in Ägypten das Grab des Pharaos Tutanchamun entdeckt, gibt es kein Halten mehr. In Europa bricht das Fernweh aus. Jeder, der es sich auch nur im Entferntesten leisten kann, möchte die geheimnisvollen Weiten des Orients und die abenteuerlichen Entdeckungen der Archäologen mit eigenen Augen sehen. Der noch junge Tourismus erlebt einen riesigen Boom. Mittendrin der Orient Express. Die Internationale Schlafwagengesellschaft erkennt die Zeichen der Zeit und baut ihre Bahnverbindungen weit über Konstantinopel hinaus aus. Bis nach Syrien, Irak oder Ägypten können Reisende nun von Westeuropa aus mit Nagelmackers Luxuszügen reisen. Sagenumwobene Städte wie Bagdad oder Kairo liegen jetzt in greifbarer Nähe. Auf der anderen Seite des Streckennetzes wird die Verbindung nach England ausgebaut. Denn vor allem bei den Engländern besteht ein gesteigertes Interesse am neuartigen Tourismus. Dank der guten familiären Beziehungen der Internationalen Schlafwagengesellschaft zur englischen Pullman-Vertretung stellt die Erweiterung des Streckennetzes nach England kein Problem dar. Ehe er starb, hatte George Nagelmackers nämlich dafür gesorgt, dass sein Sohn und Nachfolger die Tochter des Engländers Sir Dalziel heiratet, Vorsitzender des englischen Zweigs der Pullman Eisenbahnwaggon-Kompanie. Jene Gesellschaft, durch die Nagelmackers viele Jahrzehnte zuvor in Amerika Schlafwagen überhaupt erst kennengelernt hatte. Die Pullman Company und Nagelmackers Schlafwagengesellschaft kooperieren von nun an. Der Orient Express führt jetzt auch Pullman-Waggons. Von London aus können Reisende nun fahrplanmäßig mit der Fähre den Ärmelkanal überqueren und in Calais in den Orient Express umsteigen. Nagelmackers Vision hat sich erfüllt. Eine durchgängige Zugverbindung von der Atlantikküste bis ins Morgenland. Komfortabel, schnell, bequem. Diese drei Eigenschaften stehen für den Simplon Orient Express, der durch drei Kontinente fährt, Europa, Asien und Afrika. Von London braucht der Zug 2,5 Tage nach Istanbul und 3 Tage nach Athen. Nur 6 Tage dauert die Fahrt nach Ägypten, 7 Tage nach Persien. Der Service der Compagnie Internationale erspart dem Orientreisenden selbst die Anschlüsse in den komplizierten Kursbüchern so vieler Nationen herauszufinden. Der Kauf einer Fahrkarte zu Beginn der Reise befreit ihn von allen Sorgen. Und so genießt er die Fahrt in seinem Abteil. Salon am Tag, Schlafabteil in der Nacht. Der Passagier und auch sein Gepäck sind in der Obhut des Schaffners. Er hilft ihnen bei den Grenzformalitäten, dient ihnen als Dolmetscher und steht ihnen auch sonst in jeder Situation zur Verfügung. Mit den Verheißungen einer schnellen und sorgenfreien Reise in exotische Länder setzt die Internationale Schlafwagengesellschaft nun ganz bewusst auf die neue Zielgruppe der Touristen. Unabhängig sind wir heute und wir wollen eine schöne Reise machen. Der vordere Orient reizt uns. Aber wie gelangen wir dorthin? Wo können wir verweilen? Was sollen wir dort besichtigen? Mit diesen hilfesuchenden Fragen von zwei fiktiven Damen beginnt eine zeitgenössische Werbebroschüre für den Orient Express. Seien Sie unser Reiseführer. Zwei emanzipierte Frauen, nicht besonders vermögend, nicht verschwenderisch, aber auch nicht geizig. Noch nicht alt, aber auch nicht mehr jung. Neugierig auf Exotisches, aber mit Liebe für Komfort. Mit wachem Geist, aber wenig Erfahrung. Wären Ihnen dankbar, wenn Sie von Ihrem Wissen profitieren dürften. Dieser Brief an einen erfahrenen Reisenden von sparsamen, aber nicht geizigen Personen, die ein behagliches Leben lieben, soll bedeuten: Helfen Sie uns mit praktischen Reiseratschlägen. Die folgenden kurzen und objektiven Notizen wurden zusammengestellt, um dieser Bitte zu entsprechen. Die Aussage ist klar. Man muss nicht länger zu den Mächtigen Europas gehören, um im Orient Express zu reisen. Es reicht völlig aus, genug Geld für ein Ticket zu haben. Zumal der Orient Express nun auch preisgünstigere Schlafwagenabteile zweiter Klasse führt. Ideal für Touristen. Eine der Touristinnen, die mit dem Zug reisen, wird den Orient Express unsterblich machen. Ihr Name? Agatha Christie. Mein ganzes Leben lang wollte ich immer schon mit dem Orient Express fahren. Wenn ich nach Frankreich, Spanien oder Italien fuhr, hatte der Orient Express oft in Calais gestanden und ich verzehrte mich danach, einfach hineinzuklettern. 1928, nach der Scheidung von ihrem ersten Mann, macht Agatha Christie ihren Traum endlich wahr und reist mit dem Orient Express in den Nahen Osten. Zweifellos mein Lieblingszug. Ich liebe sein Tempo. Schnell, feurig, sich wiegend. Wie er einen durchschüttelt und von einer Seite zur anderen schleudert in seiner wahnsinnigen Hast, Calais und das Abendland hinter sich zu lassen. Fahrplanmäßig bringt der Orient-Express Christie nach Konstantinopel, das inzwischen Istanbul heißt. Die Endstation des Zuges ist dort der Kopfbahnhof Sirkeci. Er liegt im europäischen Teil der Stadt, die sich über zwei Kontinente erstreckt. Mit einer Fähre überquert Christie den Bosporus, der die Stadt in zwei Hälften teilt. Auf der anderen Seite, die auf dem asiatischen Kontinent liegt, befindet sich der Bahnhof Haydar Pascha. Von hier starten alle Züge in den vorderen Orient. Auch eine der wichtigsten neu geschaffenen Zugverbindungen der Compagnie Internationale, der Taurus Express. Die Fahrt von Europa nach Asien war vollkommen anders als das hastige Stampfen des Orient Express. Gemütlich bummelte der Zug am Ufer des Marmarameers vor sich hin. Es war, als wäre Zeit auf einmal bedeutungslos geworden. Auf ihrer ersten Reise in den vorderen Orient als Touristin lernt Agatha Christie ihren zweiten Mann kennen, einen Archäologen. Oft reist sie zwischen ihm und England hin und her, immer mit dem Orient Express. Zum Glück für die Literaturgeschichte. Denn auf einer dieser Reisen hat sie die Idee zu ihrem berühmtesten Kriminalroman. Es war im Dezember 1931. Ich fuhr nach England, um Weihnachten mit meiner Tochter zu verbringen. Vor Pityu in Griechenland kam unser Zug plötzlich außerplanmäßig zum Halten. Die Gleise waren überflutet. 2 Tage standen wir dort. Die Heizung fiel aus und Wasser und Essen wurden langsam knapp. Eingesperrt im Orient-Express durch eine Naturkatastrophe. Auf engstem Raum in einer Zwangsgemeinschaft mit kuriosen Reisenden. Der perfekte Hintergrund für Christies Kriminalgemälde, das sie 2 Jahre später zu Papier bringt. Mord im Orient-Express. Wie Agatha Christie im wahren Leben, sitzt in ihrem Roman der berühmte belgische Detektiv Hercule Poirot im Orient-Express und lässt sich auf der winterlichen Fahrt von Istanbul nach London von der ganz besonderen Atmosphäre des Zuges betören. Sehen Sie, mon ami, um uns herum sitzen Leute aller Schichten, aller Nationalitäten, jeden Alters. Für 3 Tage bilden diese einander völlig fremden Menschen eine Gemeinschaft. Sie schlafen und essen unter einem Dach, sie können sich nicht aus dem Weg gehen. Und nach diesen 3 Tagen trennen sie sich wieder. Jeder geht seine eigenen Wege und sie werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach nie wiedersehen. Aber nehmen wir einmal an, es geschehe ein Unglück. Gewiss, es wäre bedauerlich. Aber nehmen wir es trotzdem einmal an, dann wären all diese Menschen für immer miteinander verbunden. Durch den Tod. Der Detektiv mit den begabten kleinen grauen Zellen ahnt voraus, was in seiner 2. Nacht an Bord des Orient Express bittere Realität wird. Ein Fahrgast wird ermordet, erstochen mit 12 Messerstichen. Und der Mörder muss sich noch an Bord befinden. Denn mitten in der Nacht ist der Zug in eine Schneeverwehung geraten. Die Weiterfahrt des Orient Express ist dadurch ebenso unmöglich wie ein Verlassen des Zuges. Alle Fahrgäste sitzen im jugoslawischen Niemandsland fest. Unter ihnen der Mörder. Schneeverwehungen, die die Gleise des Orient-Express unpassierbar machen, kommen auch in der Realität oft vor und sorgen im Winter gern für große Verspätungen des Luxuszuges. Manchmal sind die Fahrgäste tagelang eingeschneit und können ihrem luxuriösen Gefängnis nicht entkommen. Da es unmöglich ist, die Polizei zu erreichen, beauftragt der mitreisende Vertreter der Eisenbahngesellschaft vorerst seinen Freund Hercule Poirot mit der Untersuchung dieses blutigen Mordfalls. Und Poirot macht seinem Namen alle Ehre. Mesdames et Messieurs, die Tatsachen sind Ihnen allen bekannt. Mr. Ratchet wurde heute Morgen erstochen aufgefunden. Bei meinen Untersuchungen dieses Mordfalls fiel mir auf, wie außerordentlich schwierig es war, irgendjemandem in diesem Zug etwas nachzuweisen, da jeder ein Alibi zu haben schien. Außerdem schien es mir merkwürdig, dass alle Fahrgäste in diesem Zug in irgendeiner Beziehung zur Familie Armstrong aus den Vereinigten Staaten stehen, deren bedauernswerte Tochter im vergangenen Jahr entführt und getötet wurde. Aber dann, Mesdames et Messieurs, sah ich Licht. Sie alle sind in diesen Mord verwickelt. Mr. Ratchet war der Mörder der kleinen Daisy Armstrong. Aber da er von keinem Gericht zur Rechenschaft gezogen werden konnte, fanden sie sich hier zusammen, um selbst den Tod des Mädchens zu rächen. Den Ort und die geheimnisvolle und bedrückende Stimmung des festsitzenden Orient Express hat Agatha Christie am eigenen Leib erfahren. Zu der Handlung ihres Krimis inspiriert sie ein spektakulärer, echter Kriminalfall ihrer Zeit. Die mysteriöse Entführung des Lindbergh-Babys in den USA. Der Fall geht 1932 monatelang durch die Presse. Agatha Christie schreibt den Roman Mord im Orient Express 1933 im Pera Palace Hotel, dem größten Luxushotel der internationalen Schlafwagengesellschaft in Istanbul. Das Buch wird ihr bekanntester Krimi und dem legendären Orient Express setzt sie mit ihm ein unsterbliches Denkmal. Allerdings ist Agatha Christie nicht die erste, die einen Roman im Orient Express spielen lässt. Und auch nicht die letzte. Im Gegenteil, der Orient Express hat in den 1930er Jahren in Literatur und Film geradezu Hochkonjunktur. Fast zeitgleich mit Christie schreibt der Amerikaner Graham Greene an dem Roman Stamboul Train. Und Alfred Hitchcock lässt 1938 im Orient Express eine alte Dame verschwinden, an die sich merkwürdigerweise niemand mehr erinnern kann. Fast immer sind die Bücher und Filme, die im Orient Express spielen, Krimis. Kein Wunder. Die geheimnisvolle Atmosphäre, die den berühmten Zug umgibt, und die begrenzte Anzahl von Fahrgästen bieten einfach ein ideales Spielfeld für jede Kriminalgeschichte. Ein ganz anderer Krimi braut sich währenddessen in der Wirklichkeit zusammen. Kaum haben sich Europa und der Orient Express von den Folgen des letzten Krieges erholt, geschieht 1939 das Unfassbare. Wieder gibt es Krieg in Europa, den Zweiten Weltkrieg. Und wieder sind es Deutschland und Österreich, die sich mit ihren europäischen Nachbarn anlegen. Ihr Anführer heißt diesmal Adolf Hitler. In der Anfangszeit des Krieges rollt der Orient Express zunächst weiter auf seiner gewohnten Strecke. Für alle Kriegsparteien ist die regelmäßige West-Ost-Verbindung zu einer wichtigen Einrichtung geworden, auf die man auch in Kriegszeiten nicht verzichten möchte. Für Hitler hat der Orient Express sogar eine ganz besondere Bedeutung. Oder wenigstens ein ganz bestimmter Waggon des Orient Express. Waggon Nummer 2419. Der Wagen, in dem Deutschland am Ende des Ersten Weltkriegs von Frankreich zur Unterzeichnung des Waffenstillstands gezwungen worden war. Als Hitler 1940 Frankreich überfällt und das Land besetzt, lässt er Waggon Nummer 2419 sicherstellen. Jetzt demütigt er die unterlegenen Franzosen und zwingt sie dazu, in dem historischen Wagen einen Waffenstillstand zu unterzeichnen. Ein symbolischer Akt. Nach der Unterzeichnung wird der Waggon von den Deutschen als Kriegstrophäe nach Berlin gebracht. Das Ende der Weltkriegskämpfe wird der Waffenstillstandswagen allerdings nicht überleben. Gegen Ende des Krieges sprengt die SS ihn in die Luft und vergräbt seine Reste im thüringischen Krawinkel. Lieber soll er zerstört werden, als den Feinden in die Hände zu fallen. Auch die normalen Waggons des Orient Express sind für Nazi-Deutschland von großem Interesse. Der Wagenbestand der Compagnie Internationale wird nach der Eroberung Frankreichs von der deutschen Mitropa verwaltet. Mit den gestohlenen Zügen bedient sie weiterhin die wichtigsten Strecken des von Nagelmackers geschaffenen europäischen Liniennetzes. Wer immer mit dem Orient Express fährt, muss jetzt ganz schön auf der Hut sein. An Bord wimmelt es nur so von Spitzeln, die bereitwillig alles, was ihnen zu Ohren kommt, an das Nazi-Regime weitermelden. Ein falsches Wort im Orient Express kann nun unter Umständen sogar tödlich sein. Ende 1940 werden die Fahrten des Simplon Orient Express schließlich ganz eingestellt. Immer mehr Länder werden in das Kriegsgeschehen verwickelt und die Kriegsfronten durchkreuzen seine Strecke immer häufiger. Die Fahrt dauerte unendlich lang, denn der Zug musste Lazarettzüge mit Verletzten passieren lassen oder Militärzüge, die Truppen zur Front brachten. Die Wagen selbst waren verdunkelt, um vor Angriffen aus der Luft geschützt zu sein. Dieser Orient-Express wirkte nur noch wie die vage Erinnerung an einen Luxuszug. Im Restaurant gab es für die Passagiere, überwiegend Offiziere, nur noch rationiertes Essen in Form von Wehrmachtsgulaschsuppe. Das Elend, das durch diesen Krieg hervorgerufen wird, ist immer deutlicher zu erkennen. Menschen fliehen aus ihren zerbombten Häusern und suchen verzweifelt nach einer Unterkunft. In Frankreich werden die Waggons der Internationalen Schlafwagengesellschaft zu Notunterkünften für Flüchtlinge umfunktioniert. Es ist das Sinnvollste, was man mit ihnen machen kann. Denn die Schienen, auf denen sie eigentlich durch Europa rollen sollten, werden zunehmend durch Bombenangriffe zerstört oder von Widerstandskämpfern sabotiert. 1945 wird Deutschland zur Kapitulation gezwungen. Endlich ist der Krieg zu Ende. Halb Europa liegt in Schutt und Asche. Und auch der Orient-Express ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Waggons, die der Zerstörung entkommen sind, haben nichts mehr mit den edlen, blau-goldenen Zügen der Vorkriegszeit gemein. Angestrichen mit Tarnfarben und zerkratzt von Granatsplittern, das einstmals luxuriöse Innere verschmutzt und heruntergekommen, mit Blutflecken auf den teuren Teppichen und edlen Stoffbezügen. Wieder einmal muss der Orient Express von vorne anfangen. Ebenso wie Europa. Aber das ist gar nicht so einfach. Mehr als 50 Millionen Menschen haben in den blutigen Kämpfen den Tod gefunden. Und die Welt hat sich diesmal noch mehr verändert als durch den Ersten Weltkrieg. Mitten durch Europa und mitten durch die Streckenführung des Orient Express verläuft nun ein Riss durch die Welt. Ein Riss zwischen Ost und West. Die Länder in Ost- und Westeuropa haben sich entschieden, unterschiedliche Bündnisse einzugehen. Die Länder des Westens, wie zum Beispiel Frankreich oder England, haben beschlossen, in Zukunft gemeinsame Sache mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu machen. Die Länder des Ostens, wie Ungarn, Bulgarien oder Rumänien, fühlen sich dagegen zur Sowjetunion gehörig. Neben den Westmächten entsteht so der Ostblock. Die Trennlinie zwischen Ost und West verläuft mitten durch Deutschland und zerschneidet das Land in zwei Hälften, die BRD und die DDR. Und sie zerschneidet auch die Strecke des Orient-Express. Die Kontrollen an den Grenzen zwischen Ländern des Westens und des Ostens werden zu einer fürchterlichen Geduldsprobe. Nicht umsonst nennt man diese neue Grenze den Eisernen Vorhang. Der Westen befürchtet, dass aus dem Osten nur Böses kommt. Und der Osten, dass aus dem Westen nur Böses kommt. Keiner traut dem anderen. Aber warum eigentlich? Die Westmächte um die Vereinigten Staaten von Amerika und der Ostblock um die Sowjetunion haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Welt auszusehen hat. In den Staaten des Ostblocks herrschen Gesellschaftsordnungen, die man Kommunismus und Sozialismus nennt. Geld und Besitz gehören hier nicht einigen wenigen, sondern dem ganzen Volk. Das Wohl der Gemeinschaft hat einen höheren Stellenwert als die Freiheit des Einzelnen, was für den Einzelnen manchmal ganz schön unangenehm sein kann. Die Gesellschaftsordnung des Westens dagegen ist vom Kapitalismus bestimmt. Hier werden Geld und Besitz nicht vom Staat reguliert. Dafür hat jeder Einzelne die größtmögliche Freiheit. Auch dieses System kann für den Einzelnen durchaus unangenehm sein. Denn wer weder Geld noch Besitz hat, der kann auch mit seiner Freiheit wenig anfangen. Sowohl der Osten als auch der Westen sind der Meinung, dass sie ihre Gesellschaftsform mit allen Mitteln schützen müssen. Sie trauen sich nicht im geringsten über den Weg, bewaffnen sich bis an die Zähne und bedrohen sich gegenseitig. So beginnt ein weiterer Krieg, kaum dass der Zweite Weltkrieg vorüber ist. Der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg ist eigentlich kein richtiger Krieg. Es kommt nicht zu Kämpfen oder Bombardierungen, sondern zu einer ständigen gegenseitigen Bedrohung von Ost und West, die jahrzehntelang andauern wird. Diese Bedrohung ist wirklich sehr ernst, denn die Wissenschaft hat inzwischen Waffen entwickelt, die tödlicher sind als alle zuvor. Atombomben. Viele Jahre steht die Welt kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Ein Krieg, der nicht nur Millionen von Menschen, sondern diesmal vielleicht die ganze Menschheit getötet hätte. Bei so viel gegenseitigem Misstrauen schlägt wieder einmal die Stunde der Spione. Sowjetische Spione spionieren im Westen und westliche Spione spionieren im Osten. Der bekannteste Spion dieser Zeit trägt einen Namen, den jeder kennt. Mein Name ist Bond. James Bond. Wie schon seine berühmte Vorgängerin Martha Hari 5 Jahrzehnte vor ihm, reist auch James Bond mit dem Orient Express. Womit auch sonst? Denn der Zug fährt nach wie vor unbeirrt seine Strecke quer durch das in Ost und West zerrissene Europa. Die Fahrt mit dem Orient Express ist während dieser Zeit eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt, den eisernen Vorhang zu passieren. Hey, Bond! Aufwachen! Ein leichter Stoß an seinen Knöchel weckte Bond. Er vernahm die Geräusche des Zuges, das gedämpfte metallische Rattern der Räder, die Kilometer um Kilometer hinter sich brachten, das leise Ächzen des Holzes, ein Klirren aus dem Schränkchen über dem Waschbecken, wo das Zahnputzglas stand. Das Nachtlicht tauchte den kleinen Raum in einen tiefvioletten Schimmer. Neben dem Fenster saß Captain Nash auf seinem Platz und starrte unverwandt auf Bond. Was ist los? Tut mir leid, Sie zu stören, alter Knabe. Ich möchte mich ein bisschen unterhalten. Gut. Was an diesen wenigen Worten hatte ihn gestört? Irgendetwas an diesem Nash war nicht in Ordnung. Seine Ahnung sollte ihn nicht trügen. Aus Nashs Ecke kam ein metallisches Schnappen. Bond spürte einen heftigen Schlag auf sein Handgelenk. Glassplitter spritzten ihm ins Gesicht. Er wurde gegen die Tür geschleudert. Er war in die Falle gelaufen. Und sie hatte sich geschlossen. Captain Nash war von Moskau geschickt worden. Bond schauderte. Nicht aus Angst. Aus Wut. Ungefähr 20 Minuten fahren wir durch den Simplon-Tunnel. Dort bringen wir es zu Ende. Wenn wir im Tunnel sind, kriegen sie eine Kugel ins Herz. Der Lärm im Tunnel ist günstig, falls sie beim Sterben laut werden sollten. Dann eine Kugel ins Genick für das Mädchen. Mit ihrer Pistole. Die Story wird ein Knüller, alter Knabe. Orient Express. Schöne russische Agentin im Simplon-Tunnel ermordet. Gut aussehender britischer Spion tötet sie und begeht Selbstmord. Mord, Spionage, Luxuszug. Monatelang wird man darüber berichten. Unter diesen Umständen werden Sie doch sicherlich so freundlich sein, mir eine letzte Zigarette zu geben. Zigarette? Sie wissen doch, diese kleinen länglichen Dinger, die man an einem Ende anzündet und mit dem anderen in den Mund steckt. Also gut. Aber keine Tricks, Mr. Bond. Ich warne Sie. Natürlich ist James Bond nur eine Romanfigur. Und natürlich übersteht er diese heikle Situation in der Geschichte Liebesgrüße aus Moskau unbeschadet. Anders als einige Spione im wahren Leben. Während der Zeit des Kalten Krieges passiert es durchaus, dass Reisende auf rätselhafte Weise aus dem Orient Express verschwinden, weil man sie für Spione hält. Wieder umgibt den Orient Express der Ruf des Abenteuers. Einige bezahlen für das Abenteuer allerdings einen hohen Preis. Nicht nur Spione, auch politische Flüchtlinge, die versuchen, als blinde Passagiere vom Osten in den Westen zu fliehen. Sie verstecken sich unter den Waggons oder in den Zwischendecken der Abteile. Wer Glück hat, dem gelingt die Flucht. Wer entdeckt wird, dem drohen harte Strafen. 1962 wird der Simplon Orient Express eingestellt. Die Fahrgäste bleiben aus. Das Reisen durch den Ostblock ist einfach zu anstrengend geworden. Außerdem ist der luxuriöse Orient Express den Ländern des Ostens schon lange ein Dorn im Auge. Da dort Geld und Besitz dem ganzen Volk gehören, sieht man den Luxuszug als Symbol des kapitalistischen Westens, in dem Geld und Besitz nur wenigen gehören. In einigen Ländern des Ostblocks ist die Durchfahrt mit Luxuswaggons sogar verboten. Aber das Ende des Simplon Orient ist nicht das Ende des Orient Express. Er wird ersetzt durch den Direkt Orient Express, ein einfacher Schnellzug mit Sitzwagen, der zweimal in der Woche Schlafwagen von Paris nach Istanbul führt. Diese Schlafwagen sind allerdings wesentlich schlichter als die luxuriösen Waggons der Vorkriegszeit. Wer den Luxus schätzt, fährt sowieso schon seit längerer Zeit nicht mehr mit dem Orient Express. Seit den 1960er Jahren ist ein neues, luxuriöses Verkehrsmittel in Mode gekommen. Das Flugzeug. Die Reichen und Mächtigen reisen nun schneller als mit dem Zug. Und sie sind wieder unter sich. Denn ein Flugzeugticket ist zu dieser Zeit für normale Menschen noch ebenso unerschwinglich wie eine Fahrkarte im Orient Express für normale Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch die Touristen bleiben im Direkt-Orient Express aus. Wer früher mit dem Schlafwagen in den Urlaub fuhr, nutzt inzwischen lieber sein eigenes Auto. Noch einige Jahrzehnte vorher war ein Auto fast unerschwinglich. Aber seit den 1950ern und 60ern wird der Besitz eines eigenen, fahrbaren Untersatzes zur immer größeren Selbstverständlichkeit. Eine kleine Hochzeit erlebt der Orient Express aber doch noch einmal in den 60er Jahren. Allerdings mit einem ganz anderen Reisepublikum als bisher. Gastarbeiter. Die Wirtschaft in Westeuropa boomt. Man hat gar nicht so viele Menschen, wie man braucht, um die ganze Arbeit zu bewältigen. Darum werben Länder wie Deutschland Arbeiter aus der Türkei und Jugoslawien an. Wie gut, dass es den Orient Express gibt, der von der Türkei und Jugoslawien aus seine traditionsreiche direkte Verbindung nach Westeuropa anbietet. Und so stampft der Orient Express tapfer weiter durch Europa. 12 verschiedene Lokomotiven ziehen den Zug inzwischen von Istanbul nach Paris. Natürlich schon lange keine Dampflokomotiven mehr, sondern Diesel- oder Elektroloks. Für die Strecke braucht er inzwischen nur noch knapp 56 Stunden. Aber trotzdem ist unübersehbar, dass sein Ende immer näher rückt. Für eine durchgängige Schlafwagenverbindung zwischen Paris und Istanbul gibt es einfach zu wenige Fahrgäste. 5 Jahre vor seinem 100. Geburtstag ist es soweit. Am 19. Mai 1977 tritt der Orient Express seine letzte Fahrt an. Es ist ein historisches Ereignis. Menschen aus aller Welt versuchen Plätze für eine der letzten Fahrten des legendären Zugs zu reservieren. Aber nur wenigen ist es vergönnt, den Orient Express auf seiner endgültig letzten Fahrt zu begleiten. Wie bei seiner Jungfernfahrt 95 Jahre zuvor berichtet die Presse weltweit darüber. Vom Glanz der Jungfernfahrt ist allerdings kaum noch etwas geblieben. Die Reise erwies sich als Bummelfahrt mit wahren Existenzen quer durch einen wirklichen Balkan. Die angehängten Waggons für den Lokalverkehr waren prall gefüllt mit markanter Arbeiterklasse in landesüblichem Schwarz und Grau. Im engen Dreibettabteil kochte ein Eisenbahnfan aus Middlesbrough auf spärlicher Spiritusflamme Nescafé mit Sprudel. Denn es tropfte kein Wasser aus dem Hahn. Nebenan verspeisten 2 alte Schwedinnen zum anatolischen Wein die Wurst aus der Hand, denn es fehlte der Speisewagen. In seinem Dienstabteil jedoch tischte der serbische Schlafwagenschaffner bei Bier und jugoslawischem Vinjak seine Märchen aus uralten Orient-Express-Zeiten auf. Von der sagenhaften Orgie damals, mit der die Operettentruppe den Geburtstag ihres Tenors feierte, und von jener langen, eisigen Winternacht, als der Zug nördlich von Belgrad wieder einmal eingeschneit war. Zum letzten Mal läuft der Orient Express schließlich im Bahnhof Istanbul Sirkeci ein. Dann ist es vorbei mit ihm. Es ist das Ende eines Mythos. Naja, das heißt, noch nicht ganz. Auch nach 1977 rollen noch Züge mit dem Namen Orient Express über die Schienen. Aber es sind nur Schlafwagenzüge, die lediglich einen kleinen Teilabschnitt der ursprünglichen Strecke des Orient Express befahren. Zum Beispiel von Paris nach Wien. Natürlich kann man immer noch per Zug von Westeuropa zum Schwarzen Meer oder nach Istanbul fahren. Aber die direkte und durchgängige Verbindung, mit der Nagelmakers fast 100 Jahre zuvor die Eisenbahngeschichte revolutioniert hatte, existiert nicht mehr. Im Dezember 2009 kommt schließlich das endgültige Aus. Nach 126 Jahren verschwindet der Name Orient Express aus den Fahrplänen Europas. Die Finanzkrise und das zunehmende Angebot an Billigfliegern haben der Schlafwagenverbindung endgültig den Garaus gemacht. Selbst auf kurzen Strecken ist es inzwischen billiger geworden zu fliegen. 126 Jahre lang war der Name Orient Express ein fester Bestandteil des europäischen Eisenbahnnetzes. Trotz aller Widrigkeiten bahnte er sich seinen Weg durch ein zerstrittenes Europa, transportierte Reisende aus allen Ländern des Kontinents und wurde so zum Ort der europäischen Begegnung. Es ist schon eine Ironie des Schicksals, dass der europäischste aller Züge ausgerechnet zu einer Zeit eingestellt wird, in der sich die Länder Europas näher sind als je zuvor. Ende der 1980er Jahre hat sich der eiserne Vorhang gehoben und die Feindschaft zwischen Ost und West gehört seitdem der Vergangenheit an. Der Traum eines geeinten Europas ist inzwischen Wirklichkeit geworden. Die Europäische Union. Statt gegeneinander Krieg zu führen, sitzen die Vertreter der europäischen Länder nun gemeinsam in einem Parlament und bestimmen zusammen über das Schicksal Europas. Seit 2002 haben die meisten europäischen Länder sogar eine gemeinsame Währung, den Euro. Und auch Grenzkontrollen innerhalb der EU gehören der Vergangenheit an. Eine gemeinsame europäische Währung, ein gemeinsames europäisches Parlament und keine Grenzkontrollen mehr in ganz Europa. Von all dem konnte George Nagelmackers Ende des 19. Jahrhunderts nur träumen. So wie wir heute von seinem Orient-Express nur noch träumen können. Denn der legendäre Zug ist nun endgültig Vergangenheit. Naja, das heißt noch immer nicht ganz. Der Orient-Express hat einfach zu viele Freunde, um schlicht mit dem Sand der Geschichte zu verwehen. Kaum war in den 1970er Jahren das Ende des originalen Orient-Express beschlossen worden, entwickelten sich verschiedene Initiativen, die den Zug als ein Stück Eisenbahngeschichte bewahren wollten. Sie ersteigerten in Auktionen einige der originalen alten Waggons aus den 20er Jahren und bieten heute Sonderfahrten mit diesen Nostalgiezügen an. Ihre Werbeprospekte locken mit denselben Verheißungen von Luxus und Exklusivität wie vor 100 Jahren. Gönnen Sie sich etwas Einmaliges, Außergewöhnliches. Lassen Sie sich zusammen mit Freunden, Verwandten, Bekannten, Geschäftsfreunden oder Arbeitskollegen im legendären Nostalgie-Istanbul-Orient-Express entführen. Er wird auf dem von Ihnen gewünschten Bahnhof oder auf Ihrem Industriegleisanschluss bereitgestellt. Sie bestimmen, wohin und wie lange Sie reisen wollen. Sie bestimmen, welche Waggons und welche Nostalgieloks eingesetzt werden. Sie bestimmen, wann, wo und wie lange angehalten wird. Das von Ihnen ausgesuchte oder kreierte Orient-Express-Menü wird wie anno dazumal frisch an Bord des Zuges von Spitzenköchen zubereitet. Ob für Ihre Kunden, für Ihre Mitarbeiter oder privat für Ihre Freunde oder Ihre Familie, es wird ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Der bekannteste unter den Orient-Express-Nostalgiezügen ist der Venice-Simplon-Orient-Express. Seit 1982 verkehrt er, bis heute, regelmäßig von März bis November und rollt über die verschiedenen historischen Strecken, die die Luxuszüge der Internationalen Schlafwagengesellschaft befuhren. Einmal im Jahr, nur ein einziges Mal im Jahr, fährt der Venice-Simplon-Orient-Express auch die alte historische Strecke des Orient-Express von Paris nach Istanbul. Damals wie heute braucht man das nötige Kleingeld, um sich hier einen Platz zu reservieren. Schlappe 7.000 bis 14.000 Euro kostet die einfache Fahrt von Paris nach Istanbul, je nach gewünschtem Luxusgrad. Wer sich die Kreuzfahrt auf Schienen leisten kann, darf den Luxus vergangener Zeiten am eigenen Leib erfahren, darf es sich in Abteilen gemütlich machen, in denen vor ihm vielleicht Könige oder Kaiser genächtigt haben, und durch Gänge schreiten, in denen früher vielleicht Spione ihr Unwesen trieben. Wer sich die luxuriöse Reise nicht leisten kann, dem bleibt nur das Träumen. Das Träumen von Abenteuern und fernen Ländern, von geheimnisvollen Begegnungen und vom Glanz jener Zeit, in der der berühmte Orient-Express erstmals quer durch Europa dampfte und seine Spuren in der wechselvollen Geschichte unseres Kontinents hinterließ. Auf Wiederhören bei Audible.